ihr schicksalsgrausame Hand. Kamerad, warum bist du gestorben? Kamerad, man trieb dich in den Tod. Nie vergessen bleibst du und deine Taten. Wir verfolgen deine Ziele und trotzen jeden Verbot. Wir waren so treu übergeben, wir hatten ihn alle so lieb und geben so gern unser Leben, wenn nur das Sein uns blieb. Für ihn, da gab's keinen Sinn, wenn uns umtob die Gefahr. Er war der Erste, steht drin in seinem Leben, in wen ich war. Kamerad, warum bist du gestorben? Kamerad, man trieb dich in den Tod. Nie vergessen bleibst du und deine Taten. Wir verfolgen deine Ziele und trotzen jeden Verbot. Und wollte der Mut uns verlassen, so gab er mit fröhlichem Blick und mit seinem freundlichen Lachen uns Kampfesfreude zurück. Nun liegt er einsam draußen im weiten, weiten Feld. Und während die Granaten sausen, für Stille unser Held. Kamerad, warum bist du gestorben? Kamerad, man trieb dich in den Tod. Nie vergessen bleibst du und deine Taten. Wir verfolgen deine Ziele und trotzen jeden Verbot. Doch wir werden nicht vergessen und höre den Schwur. Es wird nie ihn mit dem treuen Wesen vergessen. Die Kompanie, wir haben alle Kameraden gelassen in heißer Schlacht. Als war zum Sturm geblasen, da hat er sein Leben gelassen. Kamerad, warum bist du gestorben? Kamerad, man trieb dich in den Tod. Nie vergessen bleibst du und deine Taten. Wir verfolgen deine Ziele und trotzen jedem Verbot. Wir haben einen Kameraden gelassen in heißer Schlacht. Als Wart zum Sturm geblasen, da hat er sein Leben gelassen. Kamerad, warum bist du gestorben? Kamerad, man trieb dich in den Tod. Nie vergessen bleibst du und deine Taten. Wir verfolgen deine Ziele und trotzen jedem Verbot. Kamerad, warum bist du gestorben? Kamerad, man trieb dich in den Tod. Nie vergessen bleibst du und deine Taten. Wir verfolgen deine Ziele und trotzen jedem Verbot.